Subutu, Ulu, Subutu, Tumba, Pa, Rum, Kusa, Gauma, Ba, Rum. Heute eine besondere Nachricht aus der Kultur, ein besonderes Jubiläum, über das es hier zu berichten gilt. Vor genau 100 Jahren, am 5. Februar 1916, wurde in Zürich von Hugo Ball und Emmy Hennings das Cabaret Voltaire eröffnet. Fortan fanden nun in der Spiegelgasse 14 jeden Abend Veranstaltungen statt, bei denen Manifeste, Lautgedichte und dramatische Szenen vorgeführt wurden, bei denen abstrakte Musik und absurde Tänze gespielt wurden. Neben Hugo Ball und Emmy Hennings waren an diesen Abenden illustre Figuren wie Hans Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara und Sophie Teuber beteiligt. Der 5. Februar 1916 kann somit als Geburtsstunde des Dadaismus gelten. 100 Jahre Dada an diesem 5. Februar im Jahr 2016. Igo Bleiko, Russula, Huilu, Heulaka, Heulala, Anglo, Bum, Blago, Bum, Blago, Bum. Heute über Dada zu sprechen, hat immer etwas Seltsames. Was damals als Provokation und Skandal empfunden wurde, erscheint heute als Klamauk und Witzelei. Was damals als Generalangriff auf die bürgerliche Kunst gemeint war, wird heute in den größten Kunstmuseen ausgestellt. Wenn es überhaupt Sinn macht, in bürgerlicher Manier ein Jubiläum zum Anlass zu nehmen, dann wohl, um irgendwie zu zeigen, dass es die Dadaisten damals ernst gemeint haben. Der Hintergrund der Geburt von Dada ist zweifelsohne der Erste Weltkrieg, der ein ungekanntes Maß an Grausamkeit über Europa gebracht hat. In einer riesigen Materialschlacht, in der die Menschen ebenso bloßes Material waren, verloren 17 Millionen Menschen innerhalb weniger Jahre ihr Leben, unzählige wurden verletzt und verstümmelt. Die Arbeiterparteien hatten dem Ersten Weltkrieg in den meisten beteiligten Ländern zugestimmt, das Bürgertum ergoss sich im nationalistischen Kriegstaumel. Damit war auch jede Kultur diskreditiert. Die deutschen Soldaten waren mit Goethe, Schiller und Hölderlin im Tornister auf die Schlachtfelder gezogen, der Krieg war mit der Verteidigung der jeweiligen nationalen Kultur gerechtfertigt worden. Also zogen die Dadaisten die einzig mögliche Konsequenz und traten an, dieser Kultur den Todesstoß zu versetzen. Dem versierten geistigen Gelaber des Bürgertums und der Machthaber setzten sie das Gestammel entgegen, das der Realität viel eher entsprach. Warum Zürich? Zürich, ähnlich wie Barcelona und New York zu diesem Zeitpunkt, und das waren ja auch so Hochburgen des Dadaismus, also ziemlich bald, waren in, also noch, also was die USA betrifft, noch neutralen Ländern. Das heißt, viele Kriegsgegnerinnen und Gegner, Pazifistinnen, vor allem Intellektuelle, aber nicht nur, aber vor allem Intellektuelle, sind geflohen vor der Rekrutierung, vor allem die Männer, also dass sie da in den Krieg müssen, und sind geflohen natürlich in neutrale Länder, und Zürich war halt so eine Hauptstadt, wo viele hin sind. Wir haben dann quasi aus Deutschland, aus Frankreich, aus Rumänien, ja, also Tristan Tzara zum Beispiel, ganz wichtig, der dann den Dadaismus nach Paris bringt, nach dem Ersten Weltkrieg, also gleich. Wir haben ja also ganz viele Leute aus ganz Europa und natürlich auch Schweizer und Schweizerinnen, die ein Kabarett eröffnen einfach mal. Und zwar in einem Lokal, in einer Meierei, ja, also in der Spiegelgasse. Und auch um zu überleben, also man muss irgendwo von was leben und hat ja da auch Einnahmen gehabt und hat einfach ein ganz banales Lokal gegründet, also Kabarett gegründet, in Anlehnung an die berühmten Kabarets, die sie halt vor dem Ersten Weltkrieg und auch also seit den 1880er Jahren auch in Paris mit der schwarzen Katze, Le Chat Noir, gegeben hat. Und da hat sich vermengt eine Tradition aus diesem Kabarett kommend, nämlich das Wortspiel, ja, mit einer momentanen Sprachlosigkeit. Also erstens, also man war quasi unter Flüchtlingen, also jeder kam mit einer anderen Sprache daher, Das war mal so eine, man hat mal eine gemeinsame Sprache gefunden, das war das Positive. Ja. Und dann hat man halt irgendwie mit Lauten und mit Gesten, mit Performance versucht, irgendwie Kunst zu machen. Damit alle, weil das Publikum war ja wie auf der Bühne, ja auch aus Flüchtlingen und aus Schweizerinnen. Und hätte der Tristan Tzara halt nur Französisch oder Rumänisch Vorträge gehalten, hätten das die meisten oder viele nicht verstanden. Also musste man halt was Neues finden. Das war das eine natürlich, aber auch die Sprachlosigkeit in Anbetracht dessen, was gerade rund um passiert. Also man ist in eine Gesellschaft reingeboren, wo langsam, also man darf auch nicht vergessen, dass der soziale Kampf oder die Arbeiterbewegung kurz vorm Ersten Weltkrieg ja es mit ein paar Sachen geschafft hat, mit ein paar Forderungen durchgekommen ist, in Frankreich und. Und plötzlich war dieser Bruch und plötzlich war man in der schlimmsten Barbarei drinnen. Und all diese Menschen haben quasi ihre Welt, in die sie reingeboren wurden, ihren Alltag, der auch kritisiert war natürlich schon vorher, aber mit dem man arbeiten konnte, so mit dem man sich auskannte, war komplett zerstört. Meines Erachtens war auch dem gegenüber die Sprachlosigkeit da und auch der Wunsch oder auch die Sehnsucht nach etwas komplett Neuem, wo sowas nie wieder passieren kann. Man darf nicht vergessen, also das ging ja Hand in Hand weiterhin mit, also diese, sagen wir, die Anarchistinnen und Anarchisten, die in die Kulturszene eingestiegen sind. Das ging ja Hand in Hand mit der Arbeiterbewegung, die sich in der Zeit entwickelt hat, die auch sehr viel mit Kultur versucht hat zu machen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann haben wir diese revolutionären Ansätze, die jetzt noch spontan aus der Emotion heraus von den Dadaisten kamen. Und parallel dazu in der Spiegelgasse, ein paar Meter weiter, hat ja damals im Exil auch der Lenin gewohnt. Daher einige Monate nach der Gründung von Dada, ich meine, der hat wirklich so Tür an Tür gewohnt, wahrscheinlich war er auch dort. Ich meine, es war nicht so sein Ding, höchstwahrscheinlich, aber der hat halt auf einer anderen Ebene mit anderen Flüchtlingen, die halt quasi frustrierte Vertreter der Arbeiterbewegung waren, also quasi eine Revolution neu formuliert, schon vorher, aber da ganz konkret, und ist dann halt 1917, also ziemlich bald nach Dada und nach seinem Zürcher Exil, dann nach Russland zurück und hat das gemacht, was dann quasi die Pariser Dadaisten, also die dann später die Surrealisten wurden, auch in ihr Konzept aufgenommen haben, nämlich die künstlerische Revolution oder Auflösung in der Lebenspraxis mit der Lebenspraxis, die eine revolutionäre ist, zu verbinden. Was die Einbettung von Alexander Emanueli, die ihr hier gehört habt, deutlich macht, ist, dass Dada im Kontext der Revolutionsgeschichte begriffen werden muss. Dada ist der negative ästhetische Strang derjenigen Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Nachdem Dada in Zürich mit einer Explosion ins Leben getreten war, ließ er sich bald auch nieder in Berlin, in New York, in Hannover, in Köln, in Berlin. Zu den vorhin genannten Protagonisten traten unter anderem Marcel Duchamp, Hannah Höch, Johannes Bader, Raoul Hausmann, Kurt Schwitters und Theo van Doesburg hinzu. Sie proklamierten die Antikunst und versetzten damit die Bürger in Angst und Schrecken. Hände weg von der heiligen Kunst, schrien alle gegen den Dadaismus. Hände weg von der heiligen Kunst, in der Weimarer Zeit roch es schon nach Faschismus. Dada, Dada in Berlin, Dada in Berlin, Dada in Berlin. Ein Manifest von Raoul Hausmann macht klar, dass der Dadaismus nicht nur eine Antwort auf den Ersten Weltkrieg gewesen ist, sondern dass er auch einen Angriff auf die Weimarer Republik, auf die bürgerliche Welt überhaupt sein wollte. Im Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung von Hausmann heißt es: Dichter, Mehrheitssozialisten, Demokraten, die Belanglosigkeit in die starren Faltenwürfe würdiger Verordnungen, militärische Versfüße wechseln ab mit Arien der Güte und der Menschlichkeit. Aus dem sicheren Hinterhalt, den der Besitz einer Anzahl Banknoten oder ein Pfund Butter verleiht, taucht auf das Ideal aller Schwachköpfe, Goethes zweiter Faust. Es ist schlechterdings alles darin enthalten, was nicht in Schillers Räubern vorkommt. Wie die Werke dieser feierlichen Klassiker das einzige Gepäck der deutschen Soldaten und Tag und Nacht ihre einzige Sorge waren, so war es heute der Regierung unmöglich, die Geschäfte anders als im Geiste Schillers und Goethes zu führen. Die Idealisierung Deutschlands schreitet demgemäß rüstig fort. Der von allen Musen umtanzte Staatsbankrott aller lebendigen Eigenschaften ist unvermeidlich. Der früher so christliche Deutsche ist Goethe, Ebert, Schiller, Scheidemann, Janer geworden. Aus seinem Verwechslungsspiel von Besitz und Nutznießung reißt ihn nur mehr der gotthilfliebe Kinderschreck des Bolschewismus. Der Kommunismus ist die Bergpredigt, praktisch organisiert. Er ist eine Religion der ökonomischen Gerechtigkeit, ein schöner Wahnsinn. Der Demokrat aber ist gar nicht wahnsinnig, er möchte leben auf Heller und Pfennig. Immerhin ist Wahnsinn schöner als blasse Vernunft. Doch seien wir alle wir selbst, leben wir auf eigene Kosten. Die Mutter, den wird aufgetan. Der Teilungsmöbel ist kein Spahn. Der Wasserbrauch. Heilaffen. Im Korsett. Zum Meisten. Heilaffen. Ahoi, ahoi, ahoi. Dans l'église après la messe. Bei einem Kongress der Dadaisten und Konstruktivisten, der 1922 in Weimar stattfand, haben die Dadaisten ein Flugblatt verteilt, dessen letzter Satz lautete: Wir werden Weimar in die Luft sprengen. Leider reichte die dadaistische Sprengkraft nicht aus. Heute sind sie in den Museen konserviert, die mit in die Luft hätten fliegen sollen. Die Fortsetzung des dadaistischen Versuchs kann deshalb nicht in seiner damaligen Formsprache stattfinden, die heute integriert ist. Sie muss die dadaistische Naivität überwinden und die Aufarbeitung der dadaistischen Niederlage in sich aufnehmen. Diese Aufarbeitung findet aber notwendig jenseits der Galerien und des ganzen nach Leichenverwesung riechenden Kunstbetriebs statt.